Die Reaktionen passen zu den Kandidaten. Hillary Clinton verbreitet Details. Making sure they have the resources, the training and intelligence they need. Wir müssen sicherstellen, dass die Polizei die Ressourcen, das Training und die Informationen erhält, um Angriffe zu verhindern. Wir müssen eine Überwachungsinitiative starten und wir müssen enger mit Silicon Valley zusammenarbeiten, um Anwerbung im Netz zu verhindern. We need to work more closely with Silicon Valley to counter terrorist propaganda and recruitment efforts online. Donald Trump verbreitet Parolen. Well, we're going to have to do something extremely tough over there. Okay. Like what? Over there, like knock the hell out of them. Wir müssen wirklich hart gegen sie vorgehen. Wie, fragt der Moderator des Fernsehsenders Fox News. Wir müssen sie zur Hölle schicken. Wir treffen sie nur ein bisschen. Wir vernichten sie nicht. Wir sind viel zu nett, behauptet der Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Rund 50 Tage vor der Wahl haben die Bombenexplosionen von New York das Thema Sicherheit erneut in den Mittelpunkt gerückt. Beide warfen sich in einem Wortgefecht vor, die Terroristen zu fördern. Die Terroristen warten nur darauf, dass Clinton Präsidentin wird, damit sie ihre Morde fortsetzen können, schrieb Trump im Netz. Und Clinton konterte, die Terroristen nutzen seine Parolen, um Anhänger zu werben. Trump wiederholte damit seine wochenlangen Vorwürfe, Präsident Obama und seine ehemalige Außenministerin Hillary Clinton seien zu weich gegenüber dem IS. Clinton dagegen versucht, mit ihrer Erfahrung zu punkten und will Muslime nicht ausgrenzen. We're going after the bad guys and we're going to get them, but we're not going to go after an entire religion. Wir kämpfen gegen die bösen Jungs und wir werden sie kriegen, aber ich kämpfe nicht gegen eine ganze Religion, sagte sie. Die Frage ist also, ob die Amerikaner in diesen unsicheren Zeiten eher auf einen gemäßigteren oder einen unberechenbaren Kandidaten setzen. Umfragen sind zu diesem Zeitpunkt noch mit Vorsicht zu genießen, aber laut einer Online-Befragung der Nachrichtenagentur UPI hat Trump gegenüber seiner Konkurrentin einen großen Vorsprung im Kampf gegen den Terror.